auf einer Straße, irgendwo draußen, blieben wir stehen. Sommer und auf den Feldern, da war der Mond weithin zu sehen. Und die Sonne hing über den Bäumen, gab der Erde noch wärmendes Licht. Und ich nahm deine Hände, mein Blick lag auf deinem Gesicht. Da war Gold in deinen Augen, Gold auf deinem Haar. Musst mir heute und immer glauben, dass noch nie ein Tag so herrlich war, herrlich war. Wir gingen Hand in Hand. Sommer, oben am Himmel flogen die Wolken über das Land. Und die Sonne versank in der Ferne, sie nahm Abschied mit feurigem Licht. Und ich sah ihre Strahlen, sie tanzten auf deinem Gesicht. Da war Gold in deinen Augen, Gold auf deinem Haar. Musst mir heute und immer glauben, dass noch nie ein Tag so herrlich war. Oh.